Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Nach diesen 2 Tagen in Sychar ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen. Denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapharnaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapharnaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapharnaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war, und er bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht. Heute geht es um das Thema Glaube und Heilung. Und da haben wir diese Stelle im Kapitel 4 im Johannesevangelium. Und da geht es, wie gesagt, darum, was ist eigentlich letzten Endes Glaube? Was ist Glaube? Und es gibt manche Skeptiker, die sagen, naja, Glaube, das ist doch einfach etwas im Grunde genommen für Menschen, die vielleicht nicht ganz so intelligent sind, die vielleicht ein Stück weit schwach sind und die den christlichen Glauben einfach als Hilfe brauchen, sozusagen als Krücke in ihrem Leben. Und dann gibt es auch andere, die dem generell ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, aber die sagen, wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal auch Respekt vor Menschen, die wirklich Glauben an Jesus Christus haben. Und ich gebe euch mal ein Beispiel von einer Familie, das ist eine wahre Geschichte aus USA. Eine Familie, die Christen sind, die an Jesus Christus glauben, die in der Kirche, in der Gemeinde sind. Und die haben ja eine ganz schreckliche Tragödie erlebt, durchleiden müssen. Eines Tages hat die Mutter mit ihren 3 kleinen Kindern, hat sie sich so gerichtet, um zu starten, und hatte dann gerade so die Kinder im Auto angeschnallt vor dem Haus. Alle 3 kleinen Kinder waren in dem Auto drin gewesen. Und dann ist ihr eingefallen, ach ja, ich habe ja was vergessen. Nochmal schnell kurz ins Haus reingegangen. Und dann hat sich aber in der Zwischenzeit das Auto in Bewegung gesetzt. Sie hatte irgendwie die Handbremse nicht richtig angezogen. Das Auto ist angefangen nach rückwärts zu rollen. Und da war ein See gewesen. Bis die Mutter zurückkam, waren alle 3 Kinder ertrunken gewesen. Und diese christlichen Eltern, die auf einen Schlag 3 Kinder verloren haben, das war ganz erstaunlich, wie die das bezeugen konnten, auch später in dem Leid noch. Und trotzdem hat uns der liebende Gott gehalten und durchgetragen. Auch die Mutter, ihr könnt euch vorstellen, was sie sich wahrscheinlich manchmal für Vorwürfe selber gemacht hat. Und trotzdem hat Gott sie wirklich da durchgetragen, gesagt, du bist geliebt in Jesus Christus, du bist wertvoll. Und du musst dich jetzt nicht fertig machen. Das Schöne ist letzten Endes, Gott hat ihnen nochmals 3 Kinder geschenkt. Aber der Punkt ist der, auch Christen müssen manchmal durch schwere Zeiten gehen, durch Leiden gehen. Und da gab es viele Menschen, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben, aber die gesagt haben, so einen Glauben wie die haben, den hätte ich gerne. Selbst in so einer massiven Lebenskrise, das so durchstehen zu können. Und wichtig ist natürlich bei der Frage, was ist denn Glaube, ist was sagt denn die Bibel letzten Endes, was Glaube ist. Martin Luther war jemand, der die Bibel sehr sorgfältig studiert hat. Und er hat, als er so die Bibel ganz genau sich angeschaut hat, herausgefunden, dass biblischer Glaube besteht zwingend aus 3 Punkten, 3 Elementen. Und wenn einer dieser Punkte fehlt, dann ist es letzten Endes nicht biblischer Glaube. Er hat es damals so mit einem lateinischen Begriff zusammengefasst. Und ich werde es dann erklären. Und zwar hat er zunächst mal gesagt, biblischer Glaube besteht aus, jetzt im Lateinischen, notitia, das heißt übersetzt aus Information. Biblischer Glaube besteht zwingend aus Information, das heißt auch aus Wissen und Denken. Christlicher Glaube hat mit Denken zu tun. Damit startet im Grunde genommen christlicher Glaube, mit Information, Wissen und Denken. Und der zweite Punkt neben diesem Notitia, neben Information ist, biblischer Glaube besteht auch aus dem Lateinischen Assensus, übersetzt heißt es Zustimmung. Das heißt, dass ein Mensch sagt, ich habe jetzt diese Information, dieses Wissen und ich stimme dem auch zu. Ich sage, jawohl, so ist es. Und dann gibt es noch ein drittes Element, einen dritten Punkt, der muss zwingend dazukommen, sonst ist es nicht im biblischen Sinne Glaube und das ist im Lateinischen fiducia, Vertrauen. Wirklich dein Vertrauen darauf zu setzen, dein Leben auf etwas zu bauen. Und wir werden uns heute Morgen 2 Hauptpunkte anschauen. Erstens, grundlegend für Glaube ist eben zunächst einmal Information, Wissen und Denken. Das ist absolut grundlegend für christlichen Glauben, die Information zu haben, beispielsweise zu wissen, dass es Jesus Christus gibt, wer er ist und was er getan hat. Und der zweite Hauptpunkt ist dann mit dem Verstand zuzustimmen, aber dann auch dein Vertrauen darauf zu setzen, wirklich dein Leben auf das aufzubauen. Zunächst mal zum ersten Punkt, grundlegend für christlichen Glaube ist Information, Wissen und Denken. Ich mache es mal deutlich an 2 praktischen Beispielen aus dem Alltag. Angenommen, du brauchst eine wichtige Operation. Was glaubst du denn ist der richtige Arzt für dich für diese Operation? Was glaubst du ist der richtige Arzt? Nehmen wir einmal, es ist vielleicht Bypass-Operation im Herzen. Es fängt natürlich an mit Information, Wissen. Das heißt, du weißt jetzt, du brauchst die Operation. Du wirst dich aber, wenn du klug bist, auch informieren über die verschiedenen Ärzte. Du möchtest Informationen haben. Du möchtest Bewertungen bekommen, Empfehlungen. Du wirst dir wahrscheinlich auch eine Zweitmeinung eines anderen Arztes einholen, um wirklich dann zu wissen, was geboten ist und wer der richtige Arzt ist. Und dann wirst du irgendwann in den Punkt kommen, dass du zustimmst und du sagst, jawohl, das ist der richtige Arzt für mich für diese Operation. Und dann ist es aber immer noch ein dritter Schritt, wirklich zu sagen, jawohl, ich vertraue mich dem an. Ich terminiere jetzt die Operation und mache das ganz konkret. Oder ein zweites praktisches Beispiel ist bei der Frage, wen möchtest du heiraten? Was glaubst du, wer ist der richtige Ehepartner für dein Leben? Es wäre absolut töricht, einfach zu sagen, der oder die sieht super aus. Natürlich brauchst du noch mehr Informationen. Du musst wissen, wie er oder sie denn ist vom Charakter in Stresssituationen, ob du dich gut verstehst und so weiter. Und irgendwann kommst du an den Punkt und sagst, ich stimme zu innerlich, ich bin überzeugt, jawohl, er ist der Richtige oder sie ist die Richtige. Und selbst dann ist es noch ein Schritt des Vertrauens, das konkret zu machen. Ein guter Freund von mir im Studium, das war ein ganz toller Mann, und der konnte sich wirklich im Grunde genommen die Frauen aussuchen. Auf jeden Fall, ich weiß noch, als er sich dann schlussendlich entschieden hat, wen er tatsächlich heiratet, hat er gesagt, das war nochmal so ein richtiger Glaubensschritt, ein Vertrauensschritt, das zu tun, weil er auch wusste, wenn er sich für die eine entscheidet, zum einen entscheidet er sich automatisch gegen Millionen von anderen tollen Frauen, und wisst ihr was, die eine Frau, für die er sich tatsächlich dann entschieden hat, die ist auch Sünderin, die ist nicht perfekt. Und deswegen, das war letzten Endes auch nochmal so ein Vertrauens-, ein Glaubensschritt. In der Geschichte heute Morgen sehen wir, da geht es im Grunde genommen um diesen Beamten des Königs, der einen Sohn hat, der schwer krank ist, so krank ist, dass er im Sterben liegt. Und wir erfahren, dass Jesus Christus zurückgekommen ist nach Galiläa, nach Kana. Da hatten wir vor einigen Wochen schon die Stelle aus dem Kapitel 2, in der Jesus dann Wasser in Wein verwandelt hat. Und dieser Vater, dessen Sohn so schwer krank war, der im Sterben lag, der ist von der Stadt Kapernaum, oder manchmal wird es auch übersetzt mit Kapernaum, der ist nach Kana gelaufen, das sind ungefähr 40 Kilometer, im Vertrauen, im Glauben, dass Jesus Christus seinen Sohn heilen und retten kann. Und auch bei diesem Vater hat es angefangen, dieser Glaubensschritt, dieses Vertrauen hat angefangen mit Information. Das heißt, er hat gemerkt, die Ärzte hier vor Ort, die können meinem Sohn nicht mehr helfen, die können ihn nicht heilen. Und dieser Vater, der Beamte des Königs, der hatte die Information, dass es Jesus Christus gibt. Und er wusste auch schon, was Jesus getan hat, dass Jesus Christus wirklich auch die Macht hat zu heilen. Und er hatte auch diese wichtige Information, dass Jesus jetzt wieder in Galiläa war. Das heißt, er war erreichbar und es war ihm absolut bewusst gewesen, das ist die einzige Chance, die einzige Hoffnung dafür, dass mein Sohn überlebt ist, wenn ich mich auf den Weg mache nach Kana, um den Jesus zu bitten, dass er kommt, um meinen Sohn zu heilen. Und wenn ein Kind im Sterben liegt, ich kann mir das nur so vorstellen als Vater, ich glaube, das reißt dir das Herz heraus, dann auch wegzugehen. Du weißt ja auch nicht, ob das Kind stirbt in dieser Zeit, wenn du weg bist. 40 Kilometer ist lange zu laufen und dann wieder zurück sind 80 Kilometer. Das heißt, er hatte wirklich sein Leben oder das, was ihm wichtig war, seinen Sohn wirklich absolut darauf gesetzt und gebaut. Und dann lesen wir hier im Vers 47, er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Das heißt, dieser Vater, dieser Beamte des Königs ist dort angekommen, war jetzt bei Jesus und sagt, Jesus, komm bitte, du bist meine letzte Hoffnung, du allein kannst jetzt noch das schenken, dass mein Sohn lebt und nicht stirbt. Und dann kommt dieser Vers 48, wo Jesus sagt, im Grunde genommen, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, dann glaubt ihr nicht. Oder wörtlich heißt es, wenn ihr nicht Wunder und Zeichen seht, dann glaubt ihr nicht. Ich lese mal den Vers nochmals vor, weil das ist eigentlich eine überraschende Antwort von Jesus. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Und das klingt wahrscheinlich zunächst mal relativ harsch und ist auch überraschend. Jetzt kommt dieser Vater hierher gelaufen, 40 Kilometer ist er gelaufen und sein Sohn liegt im Sterben und Jesus sagt zu ihm, wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, dann glaubt ihr nicht. Und ich glaube, da müssen wir mal kurz ein bisschen innehalten und auch überlegen, okay, was heißt das denn für dich und für mich selber? Es gibt ja auch bei uns Dinge, die uns sehr wichtig sind, wo wir Gott auch dann darum bitten. Und ich glaube, ein Punkt, den Jesus hier auch machen will, den er einfach klar machen will, ist, wirst du auch an mich glauben und vertrauen, selbst wenn ich dieses oder jenes nicht tun sollte. Und natürlich, es ist grandios, wenn Gott heilt. Und Jesus schenkt immer wieder Heilung. Oder es ist auch grandios, wenn Jesus diese tolle Arbeitsstelle schenkt oder diesen tollen Ehepartner oder was es auch sein mag. Aber ein Punkt, den Jesus machen möchte, ist zu sagen, schau her, das alles Entscheidende tue ich bereits. Ich bin bereits in diese Welt gekommen aus Liebe. Und für uns heute jetzt im Rückblick können wir sagen, das absolut Lebensentscheidende hat Jesus Christus bereits getan, indem er ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist. Und das heißt, da ist es gut, auch mal so einen Schritt zurück zu machen. Auf der einen Seite zu wissen, jawohl, Jesus hat die Kraft, die Macht, die Autorität, gewaltige Dinge zu tun, aber wirklich auch an ihn zu glauben, selbst wenn er nicht alle Wünsche deines Lebens komplett erfüllt. Und ich habe jetzt betont in diesem ersten Punkt, dass Information, Wissen und Denken wirklich grundlegend ist für christlichen Glauben. Und wir beten hier auch immer wieder für geistliche Erweckungen, Deutschland und Großraum München. Und da ist es wichtig, auch generell zu beten für uns hier, aber auch für andere Kirchen und Gemeinden. Der Teufel hat wirklich ein Interesse daran, auch Kirchen und Gemeinden zu schwächen. Eine Art und Weise, wie er das macht, ist, dass manchmal zum Beispiel Predigt, die Länge auch von Predigt immer kürzer wird. Dass es Kirchen gibt, wo da nur noch 5 Minuten so ein bisschen was gemacht vom Wort Gottes. Und das ist absolut fatal für Nachfolger von Jesus Christus. Du und ich brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die Bibel. Oder eine andere Sache, die der Widersacher Gottes macht, ist, dass dann Pastoren anfangen, teilweise so ein bisschen unangenehme Dinge nicht mehr anzusprechen. Zum Beispiel einer der ersten Punkte, die man dann erlebt, ist, dass sie so das Wort Sünde, Sünder nicht mehr klar ansprechen oder das Thema Buße zu tun, Umkehr, dass das wirklich so ein Stück weit vom Vokabular verschwindet, selbst wenn oben ganz groß drüber steht Jesus und Kreuz und alle möglichen Dinge. Aber im Alltag, in der Praxis, in Gemeinden, in Predigten, da zeigt sich dann, ob so Dinge wirklich auch besprochen werden, erklärt werden. Und nur dann wirkt auch das Evangelium, diese Gospel-Botschaft in der Kraft und Macht Gottes. Und wenn wir beten für Erweckung, möchte ich euch bitten, auch in dem Sinne auch andere Christen auch anzuspornen, aber auch für Gemeinden zu beten. Du und ich brauchen das absolut ganz, ganz dringend. Und es gibt einen Vers in den Psalmen, der heißt, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Ich habe erzählt vorhin diese Tragödie von dieser Familie. In der Gnade Gottes, weil sie im Wort Gottes verwurzelt waren, sind sie selbst in dieser ganz massiven Not, sind sie wirklich in der Gnade Gottes stark gewesen. Und es wird nur möglich sein, wenn Christen tief verwurzelt sind in der Bibel. Und deswegen ist es absolut essentiell, dass wir die Bibel gut kennen und dass das auch im Gottesdienst wirklich das Zentrale ist. Wir brauchen das Wort Gottes. Das ist das, was dich und mich kräftigt und stärkt. Natürlich singen wir mit großer Freude, wir haben Lobpreis, wir haben andere Dinge, wir haben Gebet. Aber das Wort Gottes ist das, was dich wirklich auch in Krisenzeiten, in schweren Zeiten durchträgt und Kraft gibt. Und der zweite Hauptpunkt ist heute Morgen, nach diesem Information, Wissen, Denken, Glaube, christlicher Glaube hat es sehr wohl mit Denken zu tun. Der zweite Hauptpunkt ist, dann auch mit dem Verstand zuzustimmen und wirklich dein Vertrauen, dein Leben darauf zu setzen, wirklich darauf zu bauen, jawohl, so ist es und ich gehe ganz konkrete Schritte des Glaubens. Wir haben gesehen, dieser Vater hat es getan. Die einzige Hoffnung auf Rettung für seinen Sohn war, nach Kana zu wandern, 40 Kilometer zu diesem Jesus. Und dann sehen wir auch natürlich im Vers 49, er fleht Jesus Christus an, er sagt, Aber der Beamte des Königs flehte Jesus an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Und dann heißt es so schön von Jesus, da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Dein Sohn lebt und ist gesund. Was denkt ihr, was in dem Vater und seinem Herzen vorgegangen ist, wo er wusste, es ist gut mit seinem Sohn? Und dann ganz erstaunlich, da heißt es: Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Das heißt, er hat ihm nicht nur zugestimmt, sondern er hat wirklich vertraut. Vorher war es ihm wichtig gewesen, dass Jesus Christus mitkommt nach Kapernaum. Jetzt hatte er so ein Vertrauen, dass allein, weil Jesus Christus diese Worte gesprochen hat, dass es gut ist mit seinem Sohn. Und tatsächlich dann auch, Vers 51, er war noch nicht dort angelangt, also zu Hause. Da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Das heißt, der Vater hatte wirklich geglaubt. Er ist losmarschiert nach Hause, die Diener kommen und sagen: Hey, ist alles gut, er lebt und ist gesund. Das Fieber ist genau zu dem Zeitpunkt weggegangen, als Jesus Christus diese Worte gesprochen hat. Und dann lesen wir im Vers 53, da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Das heißt, dieser Vater ist jetzt wirklich auch in dem Sinne ganz fest wiederum verankert in Christus im Vertrauen. Er hat mit seinem ganzen Haus an Jesus Christus geglaubt. Und ich möchte einen Vers aus dem Römerbrief vorlesen, Kapitel 10, Vers 9. Da heißt es: Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit dem Munde Jesus zu bekennen als Herr, das setzt übrigens wieder voraus, dass Menschen überhaupt von diesem Jesus Christus wissen. Und auch mit dem Herzen zu glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, das setzt diese Information, das Wissen voraus, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat, dass er tatsächlich von den Toten auferweckt wurde. Aber das Entscheidende ist hier: und mit deinem Herzen glaubst. Das ist wieder genau das, was Luther sagt. Es ist nicht nur das Wissen darüber, es ist nicht auch nur zu sagen, ja, Jesus Christus ist schon auferstanden, sondern was dazugehört, zwingend zu biblischem Glauben, ist, dass dein Glaube auch an die Auferstehung von Jesus Christus dein Leben im Alltag hier und jetzt verändert. Und ich gebe euch ein praktisches Beispiel von meinem eigenen Vater, der, wie viele von euch wissen, gesundheitlich sehr schlecht jetzt dran ist, die letzte Phase seines Lebens hier auf der Erde, keine Kraft mehr aufzustehen, und auf jeden Fall, was man bei ihm spürt und erlebt, ist, dass er trotz dem äußerlichen Leid ein festes Vertrauen hat auf Jesus Christus und auch auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Er kann durch eine starke Demenz viele Dinge nicht mehr so sagen und ausdrücken, aber es gibt ein Lied, das hat sich ihm sehr gut eingeprägt, und das singen wir jedes Mal, wenn wir ihn besuchen. Das ist: Meine Hoffnung und meine Freude, mein Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und diese Worte kann er noch so ganz klar singen. Das heißt, er singt wirklich so richtig inbrünstig: Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und man spürt es ihm an, man sieht es in seinen Augen, in seinem ganzen Ausdruck. In der Zeit, wo sein körperlich, der äußerliche Körper, Stück für Stück den Bach runtergeht, wie fest gegründet er ist in Jesus Christus und weiß: Christus, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Und das Thema Glaube und Heilung, ich habe jetzt einiges über Glaube gesprochen, was ist denn biblisch gesehen wirklich Glaube? Es ist tatsächlich so, dass Jesus Christus die Macht hat zu heilen und das tut er auch noch heute. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Jesus Christus ganz erstaunliche körperliche Heilung, auch seelische Heilung geschenkt hat. Dinge, wo Ärzte dagestanden sind und gesagt haben, hier haben wir Befunde, das hat sich komplett verändert. Hier hatte jemand Krebs gehabt und jetzt hat er keinen Krebs mehr, Tumor war da gewesen, was auch immer. Es hat sich wirklich verändert. Und da möchte ich dir und euch auch Mut machen. Im Jakobusbrief im Kapitel 5 gibt es eine Stelle, wo gesagt wird, wenn jemand in der Gemeinde ernsthaft krank ist, dann geh zu den Ältesten und bitte darum, dass sie die Hände auflegen und eine Zeit des leeren Gebetes haben für Heilung. Und das machen wir immer wieder auch hier im Kaminzimmer. Sonntags um 12.15 Uhr kommt er auf uns zu, sagt mir Bescheid oder dem Tim Tolley. Und das machen wir immer wieder und da haben wir auch jetzt bei Gospel Church schon erlebt, dass Gott eben auch körperlich wirklich Gnade geschenkt hat. Aber auch wichtig, Gott schenkt es nicht in jedem Fall. Das ist auch wichtig, da realistisch zu bleiben. Er schenkt es nicht in jedem Fall, aber was ich immer erlebt habe, ist, dass Gott dieses Gebet auch von Ältesten dazu benutzt hat, dass der Mensch, der an Christus glaubt, ganz anders mit dieser körperlichen Notlage umgehen kann. So was ich gerade erzählt habe von meinem Vater. Selbst wenn Gott sagt, hey, aus irgendeinem Grund heile ich dich nicht mehr auf der Erde, ich werde dich natürlich heilen im Himmel. Aber selbst wenn du hier auf der Erde nicht mehr geheilt wirst, ich werde dich in deinem inwendigen Menschen, innen drin, in der Beziehung zu Jesus Christus, so kräftigen und stärken. Und ich habe es konkret erlebt bei Christen, die dann gestorben sind, dass die diejenigen waren, die im Grunde genommen all die anderen getröstet haben. Die hatten eine Freude, die unbeschreiblich ist, eine Vorfreude auf die Ewigkeit und auf den Himmel. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Morgen die zwei jungen Damen da sind, die Julia und Pia von Profemina. Und die Arbeit von Profemina, von dem, was ich weiß, besteht in besonderer Weise darin, Frauen, die schwanger sind, die aber in einer Krisensituation sind, wirklich zu helfen, dass sie den Mut haben, den Glauben irgendwann fassen, so es Gott will, doch das Kind zu haben. Und bei denen ist es im Prinzip inhaltlich genau das Gleiche, was ich gerade von Martin Luther erzählt habe, diese drei Punkte. Was gehört zu biblischem Glauben? Der erste Punkt ist diese Information, das Wissen, das klar denken zu können. Ein ganz großes Problem ist von Frauen in so einer Situation, dass es schwierig ist, klar denken zu können. Man hat alle möglichen Sorgen, man hat alle möglichen Nöte. Und wie gut tut es damit, jemand wirklich am Telefon, im persönlichen Gespräch darüber sprechen zu können. Und eine Sache, die Bibel immer wieder sagt, ist, dass der Widersacher, der Teufel, er arbeitet auch viel mit Lügen. Und in manchen Beratungsgesprächen kann man auch manche dieser Lügen wegnehmen. Beispielsweise eine ganz klassische Lüge ist, dass eine Frau dann denkt, wenn ich das Baby, das Kind wegmache, dann ist alles gut und einfach. Klassische Lüge, absolut Pustekuchen, dem ist nicht der Fall. Ich erlebe es in der Seelsorge ständig, weil es gibt Frauen, die durch dieses Leid von Abtreibung gehen und gegangen sind. Und das ist etwas, was Frauen oft jahrelang, teilweise jahrzehntelang belastet. Das ist so ähnlich wie beim Thema Scheidung. Das ist so die klassische Lüge des Teufels, dass man denkt, naja, wenn ich mich scheiden lasse, dann ist alles gut und einfach. Aber dann wird es natürlich noch viel schwieriger, insbesondere wenn man Kinder hat. Jetzt muss man sich mit der Person, von der man geschieden ist, muss man sich arrangieren. Wie macht man es denn mit den Kindern? Wann kann man die sehen und wie macht man das alles? Das heißt, so wichtig für diese Frauen, eine Beratung zu bekommen, wirklich klar denken zu können, auch zu wissen, manche Sorgen und Nöte sind auch unbegründet oder auch zu wissen, es gibt ganz konkrete praktische Hilfe. Und dann toll, wenn Gott diese Gnade schenkt, dass eine Frau sagt, jawohl, ich stimme dem zu, ich möchte das Kind haben. Ich möchte das Kind wirklich haben, aber das dann wirklich zu tun, letzten Endes ist natürlich nochmal so ein Vertrauensschritt, ein Glaubensschritt, wirklich zu sagen, auch in einer schwierigen äußerlichen Situation, jawohl, ich entscheide mich für das Kind mit allen Konsequenzen und ich gehe den Weg. Und ich bin so dankbar, dass Profemina und alle, die dort mitarbeiten, so eine wichtige Hilfe sind. Wir werden gleich noch ein paar Worte von Ihnen hören. Aber ich möchte jetzt noch zum Abschluss der Predigt beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Kraft und die Macht hast, wirklich zu heilen. Aber ich möchte dich auch bitten, Vater, dass du uns das schenkst, dass wir wissen, dass christlicher Glaube sehr wohl auch mit Denken zu tun hat. Und dann aber auch natürlich mit diesem Zustimmen und vor allen Dingen dieses auch wirklich unser Vertrauen darauf zu setzen. Und Vater, du weißt, wie auch der Widersacher wirklich auch wütet und viele Gemeinden so richtig schwächt, indem dein Wort, Herr Jesus Christus, nicht mehr in der Wahrheit, nicht mehr in der Klarheit, nicht mehr in der Fülle gelehrt, gepredigt, verkündigt wird. Ich möchte dich bitten, dass du eine ganz neue Erweckung, eine ganz neue Reformation schenkst, hier in München, in Deutschland, darüber hinaus, dass wir wirklich dein Wort, die Bibel, in der Fülle gut kennen, biblisch denken, biblisches Wissen haben. Weil, Herr Jesus Christus, du sagst uns das auch so klar, dass der nicht stark ist, der in der Not nicht fest ist. Und stark werden wir in deiner Gnade nur durch den Heiligen Geist und durch dein lebendiges Wort. Und so möchte ich dich auch bitten, dass du das auch bei uns hier schenkst in Gospel Church München, dass wir immer mehr geprägt sind von deinem Wort, von deiner Gnade, von deinem Evangelium und dass wir in diesem Sinne auch ein Segen sind für andere. Vater, danke auch für die Arbeit von Profemina und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch nachher die Worte von Pia segnest und auch alle Gespräche nach dem Gottesdienst. Amen.